21. Auf dem Verdeck standen die Mannschaften, die auf Freiwache waren, und guckten über die Reling hinunter auf den Kai, um ja noch mit ihren Augen alles an fester Erde auf die lange Fahrt mitzunehmen, was sie in diesen letzten Momenten erhaschen konnten. Ich habe Verlumpte, Abgerissene, Verkommene, Verdreckte, Verlauste, Verluderte, Verhurte, Versoffene, Gottvergessene und völlig verkrachte Seeleute genug in meinem Leben und in asiatischen und südamerikanischen Häfen in überreicher Vollkommenheit gesehen. Aber solche Mannschaft und noch dazu eine, die nicht von einem Schiffbruch nach tagelangem Herumirren auf eine Küste geworfen wird, sondern die sich auf einem hinausfahrenden Dampfer befindet, je gesehen zu haben, konnte ich mich nicht erinnern. Dass so etwas denkbar wäre, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich sah gewiss nicht elegant aus, und wenn ich ehrlich sein soll, ich war dem Abgerissensein viel näher als dem Nicht-Zerlumpt-Sein. Doch dieser Mannschaft gegenüber sah ich aus wie der Sugar Daddy eines Broadway-Chormädchens in New York. Das war kein Totenschiff. Gott mag mir die Sünde vergeben. Das waren ja Seeräuber vor ihrer ersten Beute. Piraten, die seit 6 Monaten von den Kriegsschiffen aller Nationen verfolgt werden. Buccaneers, die so tief gesunken sind, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, als chinesische Gemüsedschunken auf dem Meer zu überfallen und auszurauben. Heilige Seeschlange, waren die zerlumpt, waren die dreckig. Einer hatte keine Mütze auf, weil er weder Hut noch Mütze besaß, sondern trug ein Stück von einem grünen Unterrock wie einen Turban um den Kopf gewickelt. Ein anderer hatte, meine Herren, nein, Sie werden es nicht glauben, aber ich will doch gleich auf einem Auslegerboot als Kesselheizer angemustert werden, wenn es nicht wahr ist. Einer hatte sogar einen Zylinderhut auf. Stellen Sie sich das vor, ein Seemann mit einem Zylinderhut. Hat die Welt so etwas je erlebt? Vielleicht war er die letzte halbe Stunde vor der Ausfahrt noch Schornsteinfeger gewesen. Oder er fegte hier auf dem Eimer den Schornstein. Vielleicht war das eine besondere Anordnung auf der Eurike, dass der Schornstein nur im Zylinderhut gefegt werden durfte. Ähnlich merkwürdige Anordnung habe ich auf Schiffen erlebt. Aber die Eurike gehörte nicht zu jenen Schiffen, wo man merkwürdige Anordnungen einführte. Die Eurike war ein Schiff, wo man mit den Anordnungen, die 1000 Jahre alt sind, genug zu tun hat, um den Eimer in Gang zu halten. Nein, dieser Zylinder war nur darum im Gebrauch, weil der Mann keine andere Kopfbedeckung besaß. Und wenn er sie besessen hätte, offenbar Geschmack genug besaß, dass er zu der Frackweste, die er auf dem Leibe trug, nicht gut eine Tellermütze aufsetzen konnte. Es schien gar nicht so unmöglich zu sein, dass er von seiner eigenen Hochzeit entsprungen war, in jenem verhängnisvollen Augenblick, als es anfing, ernst zu werden. Und weil er keinen anderen Zufluchtsort vor den Megären fand, er in seiner letzten Not die Eurike erwischte, wo man ihn mit offenen Armen willkommen hieß. Hier suchte ihn keine der Megären. Sicher nicht einen, deren Frack und Zylinder der Braut die Hacken zeigte. Hätte ich gewusst, sie seien wirklich Seeräuber, ich hätte sie angefleht, mich mitzunehmen, zu Ruhm und Gold. Aber wenn man kein Unterseeboot zur Verfügung hat, ist Seeräuberei heute nicht mehr lohnend genug. Nein, da es keine Seeräuber sind, dann schon lieber den Henker, als hier gezwungen sein, die Eurike zu fahren. Das Schiff, das mich von dem sonnigen Spanien fortlocken kann, das muss schon eins sein, doppelt so gut wie die Tuscaloosa. Ach, wie lang ist das her? Ob sie noch in New Orleans zu Hause ist? New Orleans, Jackson Square, Levy und... Ach, na, wollen wir mal wieder Blutwurst aufspießen. Sobald der bunte Eimer vorüber ist, werden wir ja vielleicht noch einen 2-Pfünder machen. Wenn nicht, ist es auch gut. Dann wollen wir mal sehen, was die Nudelsuppe macht oder was es drüben auf dem Holländer zum Abendessen gibt. Wie eine Schnecke, die sich überfressen hat, sich aber gleichzeitig trainieren muss für das nächste Schneckenwettlaufen, so zog Eurike vorüber. Als die Köpfe der Buschräuber gerade über mir waren, rief einer von ihnen herunter zu mir, »Hey, ain't you sailor?« »Yes, mister.« »Want a job?« Auf sein Englisch brauchte er sich nichts einzubilden, aber für enge Familienverhältnisse reicht es aus. »Ob ich Arbeit haben will?« »Ei, orgelspielender Grizzlybär, der wird das doch nicht etwa ernst meinen. Ob ich Arbeit haben will?« »Nun bin ich verloren.« Da ist diese Frage, die ich mehr gefürchtet hatte, als die Posaune des Erzengels Michael am Auferstehungstage. Es ist doch üblich, dass man selbst um Arbeit nachfragen gehen muss. Das ist doch ein ewiges, unveränderliches Gesetz, solange es nun schon Arbeiter gibt. Und ich bin nie fragen gegangen, immer aus Angst, es hätte einmal jemand Ja sagen können. Wie alle Seeleute bin ich abergläubisch. Und wie? Auf dem Schiff und auf dem Meer ist man auf Zufälle und also auch auf Aberglauben angewiesen, sonst hielte man es nicht aus und würde verrückt. Und dieser Aberglaube ist es, der mich zwingt, Ja zu sagen, wenn mich jemand fragt, ob ich Arbeit haben will. Denn würde ich Nein sagen, so würde ich mein Glück verschwören, würde nie wieder im Leben ein Schiff bekommen und am allerwenigsten eins bekommen, wenn ich es bitter notwendig brauchte. Manchmal glückt das Erzählen einer Geschichte, aber manchmal glückt es nicht. Und der Mann brüllt, Polizei, Betrüger! Wenn man dann nicht schnell ein Schiff zur Hand hat, glaubt die Polizei jenem Manne, der keinen Spaß versteht und keine Ideen hat. Dieser Aberglaube hat mir schon manchen bösen Streich gespielt und mir Beschäftigungen auf den Hals gebracht, von denen ich nie geglaubt hätte, dass solche überhaupt in der Welt vorhanden seien. Er war die Ursache, dass ich Totengräbergehilfe in Guayaquil in Ecuador wurde und dass ich einst auf einem Jahrmarkt in Irland mit meinen eigenen Händen helfen musste, das Kreuz, an dem unser lieber Herr und Heiland Jesus Christus seinen letzten irdischen Seufzer aushauchte, splitterweise zu verkaufen. Jeder Splitter kostete eine halbe Krone und das Vergrößerungsglas, das die Leute dazu kaufen mussten, um den Splitter auch zu sehen, kostete eine andere halbe Krone. Zu solcher Beschäftigung, die mir zweifellos dereinst nicht gut angeschrieben werden wird, kommt man aber, wenn man abergläubisch ist. Seitdem mir das in Irland zugestoßen ist, habe ich auch nichts mehr drum gegeben, ein braver und guter Mensch zu bleiben, denn ich wusste, dass ich nun das ewige Leben verspielt hatte. Es war ja nicht, dass ich die Splitter nur hatte verkaufen helfen. Nein, das war nicht so schlimm. Das wäre mir vielleicht gar als ein Verdienst angerechnet worden. Viel schlimmer war, dass ich auch geholfen hatte, mit dem Geschäftsinhaber in einem Hotelzimmer die Splitter aus einem alten, halb vermoderten Kistendeckel anzufertigen. Aber selbst das wäre noch nicht so unverzeihlich gewesen, wenn ich nur nicht vor den Leuten meine Seele verschworen haben würde, dass ich die Splitter selbst aus Palästina mitgebracht hätte, wo sie mir ein alter, zum Christentum bekehrter Araber, in dessen Familienbesitz die Splitter seit 1800 Jahren gewesen waren, anvertraute mit der feierlichen Versicherung, dass ihm Gott im Traume erschienen sei und ihm anbefohlen habe, diese Splitter nur nach Irland und sonst nirgendwo anders hin gelangen zu lassen. Die in arabischen Zeichen geschriebenen Dokumente konnten wir vorweisen, und auch eine Übersetzung in Englisch, aus der hervorging, dass in dem Dokument wirklich das drinnen stünde, was wir auf dem Jahrmarkt erzählten. Solche Streiche kann einem der Aberglaube spielen. Yes, Sir! Hätten wir das eingenommene Geld wenigstens an ein Kloster oder an den Papst abgeschickt, dann wäre es ja immer noch nicht so schlimm gewesen und ich hätte noch Hoffnung, dass mir vergeben würde. Jedoch, wir verbrauchten das Geld für uns persönlich. Und ich war sehr bedacht darauf, dass ich auch meine richtigen Prozente und Tantiemen bekam. Doch ehrlich gesagt, ich war keineswegs ein Betrüger. Ich war nur ein Opfer des Aberglaubens, meines Aberglaubens. Denn die guten Leute glaubten mir, die waren nicht abergläubisch. 22. So war es ganz natürlich, dass, als ich gefragt wurde, ob ich Arbeit haben wollte, ich »Yes« sagte. Ich war innerlich gezwungen, Yes zu sagen, und ich konnte diesem Zwange nicht entweichen. Ich bin sicher, dass ich bleich wurde, vor Todesangst auf diesen Eimer zu müssen. »Ey, B?« fragte der Mann. Glück zu, da war die Rettung. Die brauchten einen AB, und ich war kein AB. Ich hütete mich weislich, nun zu sagen »plain«, denn im Notfalle kann auch ein Deckarbeiter am Rade stehen, besonders wenn das Wetter ruhig ist und keine allzu häufigen Kursveränderungen vorkommen. Deshalb antwortete ich, »No AB, sondern Black Gang, schwarze Bande.« »Fein«, schrie der Mann herunter, »das ist ja, was wir brauchen. Mach hurtig voran, hopp auf.« Nun wurde mir alles klar. Sie nahmen, was sie kriegten und woher sie es kriegten, weil sie um so und so viele Mann zu kurz waren. Ich hätte sagen können, »Koch« oder ich hätte rufen können, »Zimmermann« oder »Bosun«. Sie würden immer gerufen haben, »hopp auf«. Da war etwas nicht in Ordnung. Verflucht. Sollte sie doch ein? Nein. Trotz aller verdächtigen Begleitumstände, die Ulrike schien doch kein Totenschiff zu sein. Ich spielte die letzten Karten. Where are you bound? Wohin geht ihr raus? Wo wollen Sie hin? Die sind geeicht. Da ist keinen drinnen. Ich mag rufen Südpol, ja, ich kann rufen Genf. Sie werden mir ohne zu zucken entgegenrufen, da gehen wir hin. Aber ich wusste ein Land, wo der Eimer nicht wagen dürfte, hinzugehen. Das war England. Deshalb sagte ich, England! Mann, was für ein Glück haben Sie, schrie die Stimme. Wir haben Ladung, Stückgut für Liverpool. Sie können da abmustern. Da hatten sie sich verraten. Das einzige Land, wo ich nicht abmustern konnte, und auch kein anderer Seemann, der nicht auf einem englischen Boot fuhr, das war England. Dieser Antwort Liverpool konnte ich nicht ausweichen. Ich konnte ihnen doch nicht beweisen, dass sie schwindeln. Und ich hatte gerufen, England. Es scheint so lächerlich zu sein. Es konnte mich natürlich niemand zwingen, anzuzeichnen für irgendein Boot, auf keinen Fall, solange ich hier auf festem Boden stand und ich mich nicht unter der Gerichtsbarkeit und Gesetzesgewalt des Skippers befand. Aber das ist ja immer so. Wenn man sich zu wohl und zu glücklich fühlt, dann möchte man es noch besser haben. Läge dieses Besser-haben-Wollen auch nur darin versteckt, dass man sich nach einem Landschaftswechsel sehnt und eine stille, ewige Hoffnung pflegt und nährt, dass jeder Wechsel zu Besserem führen müsse. Ich glaube, seit Adam sich im Paradiese langweilte, ist es der Fluch der Menschen, sich nie vollkommen glücklich zu fühlen und immer auf der Jagd nach einem größeren Glück zu sein. Wenn ich an England denke, mit seinem ewigen Nebel, seiner ewigen nasskalten Witterung, seiner fremden Hetzerei, seinem ewig stupid lächelnden Kronprinzen, dem die Maske angefroren ist, und es vergleiche mit diesem freien, sonnigen Lande und seinen freundlichen Bewohnern und mir nun vorstelle, dass ich alles dies zurücklassen soll, so ist mir aber doch in der Tat zum Sterben zumute. Aber da war das Schicksal. Ich hatte ja gesagt. Ich hatte nun als guter Seemann, der zu seinem Wort steht, anzuzeichnen für den Eimer, auch wenn er direkt auf den Meeresboden führe. Mit diesem Boot, das ich ausgelacht, laut und heulend ausgelacht hatte, als ich es zum ersten Male gesehen und das zu fahren ich nie gedacht hatte, auch wenn ich den letzten Atemzug dadurch hätte aufhalten können. Nicht mit diesem Schiff und nicht mit dieser Mannschaft. Ulrike rächte sich dafür, dass ich sie ausgelacht hatte. Aber es geschah mir im Grunde ganz recht. Warum war ich hier hinuntergegangen und von ausfahrenden Schiffen mich hatte sehen lassen? Da soll man mit der Nase wegbleiben. Ausfahrende Eimer gehen einem gar nichts an, wenn es nicht der eigene ist. Man soll sie in Ruhe lassen und nicht hinter ihnen herspucken wollen. Das ist immer Pech. Das können die nicht vertragen. Ein Seemann soll nicht von Fischen träumen und er soll nicht an Fische denken. Das ist nicht gut. Und ich war hierher gegangen und wollte sogar welche fangen. Jeder Fisch oder seine Mutter hat schon an einem ertrunkenen Seemann genascht. Darum soll sich ein Seemann vor Fischen hüten. Wenn ein Seemann Fische essen will, soll er sie sich von einem ordentlichen Fischersmann kaufen. Fische fangen ist dessen Geschäft. Dem tun sie nichts. Wenn der von Fischen träumt, bedeutet es Geld. Ich schoss die letzte Frage, die möglich war. Was wird gezahlt? Englisch Geld. Wie ist das Essen? Reichlich. Nun war ich umzingelt. Nicht eine schmale Ritze blieb offen. Es gab für mein Gewissen auch nicht eine einzige Entschuldigung, mein Yes zurückzunehmen. Sie warfen ein Tau rüber, ich fing es auf, schwang mich mit vorangestreckten Füßen gegen die Bordwand, und während sie von Deck aus das Tau einholten, stieg ich an der Wand empor und sprang oben über die Verschanzung. Als ich nun auf dem Deck stand, kam die Ulrike merkwürdig rasch in volle Fahrt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt durch jenes große Tor geschritten war, über dem die schicksalsschweren Worte stehen. Wer hier eingeht, des Nam und Sein ist ausgelöscht. Er ist verweht. Zweites Buch. Inschrift über dem Mannschaftsquartier des Totenschiffes. Wer hier eingeht, des Nam und Sein ist ausgelöscht. Er ist verweht. Von ihm ist nicht ein Hauch erhalten in der weiten, weiten Welt. Er kann zurück nicht gehen, nicht vorwärts schreiten. Da, wo er steht, ist er gebannt. Ihn kennt nicht Gott und keine Hölle. Er ist nicht Tag, er ist nicht Nacht. Er ist das Nichts, das Nie, das Nimmer. Er ist zu groß für die Unendlichkeit und ist zu winzig für das Sandkörnlein, das seine Ziele hat im Weltenall. Er ist das Nie gewesen und das Nie gedacht. 23. Nun betrachtete ich mir die Haifischjäger in der Nähe. Der Eindruck, den ich von draußen gewonnen hatte, wurde keineswegs besser. Er wurde nicht einmal schlimmer, sondern er wurde einfach vernichtend. Ich hatte ursprünglich geglaubt, dass einige der Leute Schwarze und einige Araber wären. Aber jetzt erkannte ich, dass sie nur unter Kohlen, Staub und Dreck so aussahen. Der Deckarbeiter steht ja nun auf keinem Schiff, die russischen Bolschewistenschiffe nicht einmal ausgenommen, in der gleichen menschlichen Rangstufe mit dem Skipper. Wo sollte das aber auch hinführen? Man könnte die beiden ja eines schönen Tages miteinander verwechseln und herausfinden, dass der Deckarbeiter ein ebenso intelligenter Mensch ist wie der Skipper. Zuweilen wäre das sogar noch nicht einmal ein Beweis, dass der Deckarbeiter überhaupt Intelligenz besitzt. Hier gab es zweifellos sogar noch unter den Deckarbeitern Rangstufen. Da waren Deckarbeiter erster Ordnung, Deckarbeiter zweiter, dritter und vierter Ordnung. Jene beiden Taschendiebe, die da standen, schienen Deckarbeiter fünften Grades zu sein. Ich weiß nicht, welches augenblicklich die unzivilisierteste Menschenrasse ist. Das wechselt ja mit jedem Jahre, je nachdem, wie wertvoll oder wie wertlos für andere das Land ist, wo diese Menschenrasse lebt. Aber diese beiden Deckarbeiter würden bei jener unzivilisierten Rasse wohl noch nicht einmal gebraucht werden können, um Kokosnüsse aufzuschlagen. So viele Deckarbeiter, dass jeder Grad seinen rechtmäßigen Vertreter hier haben konnte, hatte man für die Eureka nicht auftreiben können. Infolgedessen waren die Deckarbeiter des ersten, des zweiten, des dritten und des vierten Grades nicht vertreten. Nur zwei des fünften und drei des sechsten Grades. Die Vertreter des fünften Grades habe ich geschildert. Die des sechsten kann ich nicht beschreiben, da ich sie mit nichts vergleichen kann, was sich sonst auf Erden findet. Sie waren durchaus original, und ich muss mich damit begnügen zu sagen, sie waren würdig vertreten, und man glaubte es ihnen ohne Legitimation, dass sie der sechsten Ordnung angehörten. Guten Tag! Der Anführer der Taschendiebe und der Jahrmarktsbetrüger, der Anführer der Taschendiebe und der Rosstäuscher kam auf mich zu. Ich bin der zweite Ingenieur. Disser hier, was mein Nachtbuhr ist der Dunkiman. Ich muss es wohl mehr in eine besser lesbare Sprache übersetzen, um es verständlich zu machen. Er wollte mir mitteilen, dass er der zweite Ingenieur und damit mein direkter Vorgesetzter sei, seit ich zur schwarzen Bande gehörte, und dass sein Nachbar, der an seiner Seite stand, der Donkey Man sei, also mein Unteroffizier. Und ich, stellte ich mich nun selbst vor, ich bin der Generaldirektor der Kompanie, die diesen Eimer besitzt, und ich bin an Bord gekommen, um euch Burschen ordentlich Beine zu machen. Denn wenn die beiden glaubten, sie könnten mich aufziehen, dann müssen sie sich schon einen anderen suchen. Nicht gerade einen, der schon als Küchenjunge fuhr, als seine Altersgenossen noch das ABC lernten. Mit solcher Vanille müsst ihr mir nun nicht kommen. Dann haben wir den rechten Ton gleich von der ersten Wache an und werden nicht viel gewürzte Schokolade miteinander trinken. Aber er begriff nicht, was ich sagte, denn er sprach weiter. Gehen Sie zum Quartier und suchen Sie sich Ihre Bank. Ja, da fallen mir aber doch die Holzschindeln vom Dach. Der wird doch nicht etwa im Ernst geredet haben und ist tatsächlich der zweite Ingenieur und mein Vorgesetzter, dieser ausgebrochene Galeerensträfling. Als hätte mich jemand mit einer Keule über den Schädel gehauen, so torkelte ich nun zum Forecastle. Ein paar Mann lagen faul in ihrer Bank. Als ich hereinkam, sahen sie mich schläfrig an, ohne irgendein Interesse oder irgendein Erstaunen zu zeigen. Solche unerwarteten Auffrischungen der Mannschaft schienen zu oft vorzukommen, als dass sie wert gewesen wären, sie zu beachten. Ich habe später einmal gehört, dass in einem Dutzend Häfen, die Eureka gelegentlich anzulaufen pflegte, immer zwei oder drei Mann am Ufer lagen, die aus diesem oder jenem Grunde kein anderes Schiff kriegen konnten oder unbedingt fort mussten, weil die Kais zu heiß wurden, und nun täglich beteten O Herr der Schiffe und Heerscharen, lass die gute alte Eurike hereinkommen. Denn auf der Eurike fehlten immer zwei oder drei Mann. Und ich bin sicher, dass die Eurike noch nie in ihrem urlangen Leben jemals mit voller Mannschaft gefahren ist. Man sagte der Eurike auch sonst noch etwas Hässliches nach. Es wurde behauptet, ihr Skipper sei schon viele, viele Male zu den Galgen gegangen und habe die Gehängten untersucht, ob nicht noch ein Fünkchen Leben in ihnen zurückgeblieben sei und sie noch so viel Atem hätten, um ein Ja zu flüstern und angemustert zu werden für die Eurike. Diese Nachrede ist hässlich, das weiß ich, aber sie ist nicht aus der Luft gegriffen und keiner Katze aus dem Ohrläppchen gesaugt. Ich fragte nach einer leeren Bank. Einer der Leute deutete mit dem Kopfe nach einer oberen Schachtel. Ich fragte, ob auch niemand drin verreckt sei. Der Mann nickte und sagte dann, »Die untere Kommode ist auch frei.« So nahm ich die untere. Der Mann verlor jegliches Interesse an mir und meinem Tun. In der Bank war keine Matratze, kein Strohsack, kein Kissen, keine Decke, kein Betttuch, nichts. Nur das nackte, wurmstichige Holz. Und sogar an dem Holze hatte man jeden Millimeter gespart, der nur gerade noch abzusparen war, damit man den Koffer für menschliche Gebeine noch Bank nennen könne und nicht etwa einen Schirmkoffer. In jeder der beiden Banks, die der meinen gegenüber lagen, die eine oben, die andere unten, lagen Lumpen und zerrissene alte Säcke. Das waren die Matratzen für die Mannschaften, die jetzt auf Wache waren oder auf dem Deck herumlungerten. Als Kissen hatten sie altes Tauwerk. Dass man auf altem Tauwerk schlafen konnte, musste also doch keine Sage aus fernen Zeiten sein. In der Bank, die über der meinen lag, in der also einer kürzlich verreckt war, vielleicht gestern erst, lagen keine Lumpen. Wenn ich auf meiner Bank saß, so konnte ich die gegenüberliegende Bank erreichen, ohne dass ich die Beine hätte lang auszustrecken brauchen. Ich stieß bereits mit den Knien an, während ich hier saß. Der Schiffsbauer war ein guter Rechner gewesen. Er hatte ausgerechnet, dass auf einem Schiff immer ein Drittel oder manchmal gar die Hälfte der Mannschaft auf Wache ist, in der Zeit, wo die Banks im Gebrauch sind. Aber es traf sich, dass wir drei Mann, die wir in diesem Abteil wohnten, alle dieselbe Wache hatten, sodass wir alle zu gleicher Zeit uns hier in diesem Raum, der zwischen den Banks kaum einen halben Meter breit war, aus- und ankleiden mussten. Dieses Gewimmel von sich bewegenden Armen, Beinen, Köpfen und Schultern wurde noch unübersichtlicher, als in einem Nachbarquartier ein Mann mit seiner Bank herunterbrach und die nehmen musste, worin der eine verreckt war. Wie sich das ja immer so fügt, so war es auch hier. Der neue Quartierbewohner gehörte mit zu unserer Wache. Und nun waren die Einzelheiten des Gewimmels beim An- und Auskleiden überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Wenn es gar zu arg durcheinander ging, sodass die Schiffsglocke schon die Wache ausrief, dann schrie der eine oder der andere plötzlich ein brüllendes »Halt!« aus, bei dem nach stillem Übereinkommen jeder von uns stillhielt für die Dauer einer Sekunde. Dieses »Halt!« durfte nicht unnützlich geführt werden, sondern nur dann, wenn einer in höchster Not war, dass er seinen linken Arm verloren hat oder sein rechtes Bein sich mit dem linken Bein eines der anderen Insassen so vertauscht hatte, dass man ohne dieses »Halt!« nie herausgefunden hätte, dass der Martin mit dem rechten Bein des Bertrand auf Wache ging, während Bertrand erst bei Tagesanbruch merkte, dass er die ganze Wache hindurch mit der rechten Hand des Martin und mit der linken des Henrik das Ruderrad gequirlt hatte, während ich die Hände Bertrands verdreckte und überhaupt nicht wusste, wer meine abnutzte. Ernstere Folgen hatte es schon, wenn im trüben Halbschlummer der rußenden Quartierlampe Bertrand mit seinem rechten Bein in das linke Bein seiner eigenen Hose stieg, während er mit seinem linken Bein voll angezogen im rechten Bein der Hose Henriks steckte. Manchmal kostete es zwei halbe Hosen, manchmal kostete es nach allen Seiten herumfliegende Püffe, manchmal eine eingebrochene Bank oder eine durchstoßene Tür. Immer aber kostete es eine ganze Freiwache Streitens und Zankens, um festzustellen, wer zuerst in das falsche Hosenbein gestiegen sei, wodurch der Unschuldige gezwungen wurde, sich rasch nach einem freien Hosenbein umzusehen, damit er nicht etwa mit einem unbekleideten Bein auf die Wache zu gehen gezwungen war. Es ist in der Tat zweimal vorgekommen, dass ein Hosenbein im Quartier zurückblieb, das beide Mal von seinem rechtmäßigen Besitzer erst vermisst wurde, als der Morgen aufkam. Es wäre ja vielleicht gegangen, wenn man sich geeinigt hätte. Aber wer sollte denn der Ausgestoßene sein, der eine Minute früher aufzustehen verdammt wurde? Beim Aufstehen begann ja gleich der wütende Streit darüber, dass eine halbe Stunde zu früh geweckt worden sei, wodurch gleich alle in die nötige Stimmung versetzt wurden, um jede Einigungsverhandlung auszuschließen und im Keime zu ersticken. Dieses Streiten, Wüten und Androhen, dass man der Wache das zu früh Wecken schon anstreichen wolle, erreichte seinen Höhepunkt gerade immer dann, wenn die Schiffsglocke die Wache aufrief. Dann paarte sich die Wut mit Nervosität, dass man nicht fertig würde und gleich mit einem Anranzer die Wache beginnen müsse, weil der Hund wieder einmal zu spät geweckt habe, was er aus reinem Schabernack täte, wenn man an und für sich schon mit dem zweiten nicht gut steht.